Insanity. Oh, guten Abend. Ein frohes neues Jahr 2018 wünsche ich euch. Mein Name ist der Dr. Rand und das ist das erste Video seit locker 3 Monaten, das ich jetzt wieder aufnehme. Und viele, die meinen Kanal verfolgen, fragen sich wahrscheinlich auch, warum das jetzt so lange dauert. Ich meine, ich bin inzwischen dafür bekannt, dass ich mir sehr viel Zeit lasse für meine Videos und meine Erklärung dafür ist auch immer wieder, dass ich sehr viel Zeit brauche, um diese Videos zu machen, da viel Recherchearbeit dafür notwendig ist und ich auch nicht unbedingt immer so sehr viel Zeit dafür habe, aufgrund meiner regulären Arbeit, der ich nachgehe, denn YouTube ist bis zum aktuellen Zeitpunkt immer noch ein Hobby von mir und das macht es manchmal ein bisschen schwierig, Zeit dafür zu finden und vor allem mich auch vom Kopf her genug da rein zu versetzen, dass ich nicht das Gefühl bekomme, ich mache das irgendwie halbherzig, weil ich will auch Inhalte und Videos erstellen, die entsprechend einen Qualitätsstandard haben, der mir persönlich genügt. Und das ist manchmal vielleicht ein bisschen hoch angesetzt, vielleicht auch nicht, vielleicht seht ihr das auch ganz anders, kann auch sein. Für mich persönlich ist es aber sehr wichtig, dass ich zufrieden sein muss und wenn ich das Gefühl nicht bekomme, dass es irgendwie nicht passt zeitlich, dann fange ich oft gar nicht erst wirklich an, weiterzumachen, außer mir ein paar Ideen aufzuschreiben zum Beispiel. Deswegen ist einer der Gründe, warum in den letzten 3 bis fast wahrscheinlich 4 Monate nicht wirklich viel passiert ist, außer vielleicht ein paar Twitter-Rants. Falls euch das interessiert, folgt mir gerne auf Twitter. Könnt ihr anschauen, was ich da so für einen Blödsinn teilweise von mir gebe. Das ist nämlich deutlich weniger ernsthaft aus meiner Sicht als YouTube. Weniger ernst als YouTube. Ja, ich bin doch nicht ganz so doof. Genau. Und ich dachte mir, jetzt im kommenden Jahr mit vielen Dingen erledigt hinter mir, die mir eben viel Zeit geraubt haben in den letzten Wochen und Monaten, sollte es jetzt wieder vorangehen. Und zwar möchte ich das Jahr 2018 gerne wieder neu starten mit meinem Kanal. 9 Videos, 9 Inhalten mit einer leicht veränderten Ausrichtung des Inhalts. Also keine Angst bekommen. Es wird immer noch alles sehr, sehr ähnlich sein. Mein Stil wird sich nicht großartig verändern. Da gehe ich stark von aus. Aber der Fokus von meinen Themen wird sich ein bisschen ändern, vor allem, da ja auch einige Sachen liegen geblieben sind und ich mich manchmal so ein bisschen vielleicht verrannt habe, auch in einigen Themen. Und da werde ich ein bisschen mehr drauf achten jetzt und vielleicht einen Schritt zurücktreten und Kritik zwar immer noch im Vordergrund halten, aber ein bisschen mehr wissenschaftliche Inhalte und Konzepterläuterungen in den Fokus nehmen. Ich greife schon zu weit vor, das wollte ich gar nicht machen. Ich habe hier so ein schönes Dokument vor mir auf meinem Bildschirm und habe mir so ein bisschen strukturiert, was ich eigentlich gerne sagen möchte, damit es hoffentlich diesmal nicht wieder 2 Stunden werden, die ich hier von mir gebe. Und ich gehe die einfach mal kurz durch und dann schauen wir mal, was dann für Inhalte von mir rüberkommen und ich hoffe, dass euch das ein bisschen was bringt, informationsmäßig für die kommenden Wochen. Genau, als erstes wollte ich kurz darüber reden, was war los. Richtig, die letzten 3 Monate, also das vergangene Jahr letztendlich war bis zum September relativ, August relativ konstant, was auch meinen Zeitkontingent anbelangt. Und nach dem Video über Identitätspolitik wurde es dann etwas anstrengender, einfach aufgrund von privaten Verpflichtungen und auch meiner Verpflichtung an meiner Arbeitsstelle bzw. meiner Uni, an der ich beschäftigt bin. Und es wurde halt immer weniger Zeit frei für die Videos. Ich habe dann das Video über Puls noch im September gemacht und das war auch schon ein sehr, sehr schwieriges Unterfangen, hat sehr lange gedauert, ich habe sehr viele Pausen machen müssen und danach habe ich gemerkt, okay, das funktioniert so nicht, ich kann so erstmal nicht weitermachen, was den Erstellungsprozess anbelangt. Ich brauche wieder mehr Zeit, ich muss erstmal eine Sache fertigstellen, die eben Priorität hat, in dem Fall war es eben mein Privatleben und meine Arbeit, habe das jetzt soweit alles unter Dach und Fach. Bin jetzt auch dort wieder angekommen, wo ich ankommen wollte und kann mich jetzt wieder mehr darauf konzentrieren, die Inhalte umzusetzen für den Kanal. Das heißt, wer auch immer sich Sorgen gemacht hat, vielen Dank. Ich habe einige Mails bekommen von Leuten, die meinen, hey, was ist los mit dir? Kommen keine Videos, ist ungewöhnlich für dich, obwohl du sonst auch lange brauchst, aber es war jetzt schon sehr lange. Kein Problem, ist nichts passiert, es war einfach wirklich eine reine Zeitfrage, die eben nicht gelöst werden konnte zu dem Zeitpunkt und auch, ich glaube, eine kreative Pause war auch, glaube ich, gar nicht so verkehrt. Mir ist in den letzten Wochen Monaten viel klar geworden, da komme ich auch gleich noch drauf, warum auch so ein bisschen mein Inhalt vielleicht ein bisschen shiften muss, ein bisschen wechseln muss vom Fokus. Und darüber werde ich gleich sprechen zuallererst, aber möchte ich einen ganz kurzen Shoutout machen. Habe ich schon länger nicht mehr gemacht und ist auch in erster Linie eigentlich wieder für mich selbst. Muss ich ganz ehrlich sagen, bis auf eine Sache, aber zuallererst möchte ich ganz kurz meinen Podcast Cosmic Cortex erwähnen. Für den habe ich auch schon beim letzten Video kurz Werbung gemacht und dort geht es auch mit dem regulären Content weiter, mit meinem Co-Host, der Kati, auf Twitter und auf YouTube. Findet ihr auch die ganzen Verlinkungen auf die Profile unten in der Videobeschreibung. Schaut da gerne mal vorbei, dort haben wir auch vor kurzem eine neue Folge aufgenommen, wo es um das Soldaten- und das Speer-Mindset geht und würde mich sehr freuen, wenn ihr vorbeischaut und euch den Podcast gerne mal anguckt, denn dort sollen auch demnächst häufigere Folgen jetzt online gehen, wo wir auch über viele Themen reden, die eben sich um Wissenschaft drehen und auch vor allem Bezug haben, zum Beispiel zu meinen Videos oder auch zu Katis Videos. Und wir werden auch ein bisschen weiter noch greifen und uns vielleicht ein bisschen über Musik und Kunst und so weiter unterhalten. So ein paar Sachen, die mal ein bisschen abseits von dieser ganzen Politikschiene sind, einfach mal so ein bisschen Auflockerung reinzubringen, weil ich mag die Themen wirklich auch, die im letzten Jahr im Prinzip und im Jahr davor auch von mir angesprochen wurden, sehr, sehr, sehr gerne, in dem Sinne, dass sie mir sehr wichtig sind. Also das Thema Gleichberechtigung, Feminismus, generelle Identitätspolitik und viele Dinge, die einfach sozial und auch online, vor allem in der sozialen Online-Welt, eben extremen Einfluss nehmen. Und diese Themen sind mir nicht unwichtig geworden. Nur ich merke, dass man sich doch oft in solchen Grabenkämpfen verliert. Und das möchte ich eigentlich nicht machen. Für mich ist der Fokus immer eigentlich darauf gewesen, zu sagen, okay, ich möchte versuchen, das große gesamte Bild so ein bisschen greifbarer zu machen und vor allem auf Ideen und Konzepte hinweisen, die einem dabei helfen zu verstehen, warum viele Dinge passieren, wie sie passieren. Und die Themen wie Feminismus oder auch Gender Pay Gap oder Frauenquote oder auch mein Video Identitätspolitik, das waren alles konkrete Beispiele, an denen ich diese Konzepte erläutern wollte, an denen ich klar machen wollte, hier können wir sehen, wie solche Ideen vielleicht Probleme auslösen können oder wie Leute vielleicht den Wald vor lauter Bäumen nicht sehen, weil sie eben sich in gewissen Sachen auch verrennen und gewisse moralische Überzeugungen haben, die ihnen sehr wichtig sind und deswegen auch Methoden anwenden, wo sie glauben, okay, es ist zwar nicht ganz so sauber, aber es ist für ein gutes Ziel. Und deswegen nutze ich das einfach. Und das passiert viel bewusst und unbewusst. Und gerade dieser unbewusste Teil, so wie unser Gehirn dahingehend funktioniert, das ist ein Punkt, der mir auch sehr, sehr, sehr am Herzen liegt, um solche Wahrnehmungsverzerrungen zum Beispiel zu verstehen. Auf der basieren denn diese ganzen Fehlargumentationen, wo Leute glauben, sie machen ein gutes Argument. Dabei ist es eigentlich komplett logisch, unzulässig, unschlüssig oder die Inhalte stimmen einfach nicht, weil jemand nicht genug Arbeit in Recherche steckt, sondern einfach denkt, okay, das klingt plausibel, Stichwort übrigens, Plausibilität sagt nichts darüber aus, ob was wirklich korrekt ist. Aber viele glauben, es klingt plausibel für mich und deswegen muss es richtig sein. Aber unser Gehirn ist sehr fehleranfällig und das betone ich, glaube ich, auch in fast jedem Video, was ich mache, dass man darauf einfach achten muss, dass man sich selbst dahingehend nicht vertrauen kann. Das heißt nicht, dass man sich immer zu einem Selbstzweifel ziehen muss, aber man muss, bevor man bestimmte Aussagen tätigt, bevor man bestimmte Behauptungen von sich gibt, mal einen kurzen Moment innehalten und sich überlegen, okay, ist es eigentlich wirklich das, was korrekt ist, das, was ich an Informationen habe und das, was ich gerne rüberbringen möchte, oder vertrete ich hier gerade irgendeine Meinung, wo ich glaube, dass es richtig ist und ich möchte aber auch nicht als jemand dastehen, der Unrecht hat und deswegen ziehe ich das einfach durch und versuche gar nicht drüber nachzudenken, ob ich vielleicht falsch liegen könnte. Das sind alles so Themen, die ich fokussieren möchte, auch in den Videos, die jetzt kommen werden, auch immer noch an konkreten Beispielen, aber mit mehr Fokus zum Beispiel auf eben diese Konzepte. So, zweiter wichtiger Shoutout, Bleilo. Bleilo und Kameramann sind zwei extrem sympathische, extrem witzige Brudis, um es mal so auszudrücken, die jetzt auch schon sehr, sehr lange einen YouTube-Kanal betreiben und sich dort mit Themen auseinandersetzen, die vor allem auch politischer Natur sind. Alles vom Bereich Feminismus und SJW, sehr schrecklicher Begriff, aber es ist immer noch wichtig, um es einfach zu kategorisieren, bis hin zu Netzneutralität, Impfgegner, also auch wissenschaftliche Problemzonen, sage ich mal, wo eben Kommunikation zwischen Wissenschaft und der Öffentlichkeit oder Verschwörungstheoretikern dann Probleme bereitet. Drogenpolitik und auch was ganz Neues, was ich sehr, sehr, sehr befürworte, ist Kameramanns kantige Kollegenkritik, wo Kameramann sich andere YouTuber aus der gleichen Sphäre, in der wir uns bewegen, heraussuchen und entsprechende Kritik äußert und da einfach so ein bisschen aufräumt einfach mit vielen Sachen. Das ist nämlich oft ein Problem, ist auch ein Problem, was der sogenannten Skeptiker-Szene vorgeworfen wird, in der man sich ja hier offenbar befindet. Ich weiß auch nicht ganz genau, warum wir als solche Gruppe bezeichnet werden. Ich habe auch vor Ewigkeiten mal einen Stream drüber gemacht, wo ganz klar von meiner Seite aus gesagt wurde, okay, ich bin nicht der Meinung, dass wir eine Community haben, nicht der Meinung, dass wir hier ein Label geben sollten, weil es nur Probleme mit sich bringt. Und gerade passiert das auch so ein bisschen. Aber abseits davon ist es schon so, dass wir uns hier in einer Sphäre bewegen, wo es mehr Leute gibt, die sehr ähnliche Inhalte machen, sehr ähnliche Videos machen und Themen behandeln. Und da ist es oft so, dass man nicht unbedingt vielleicht dazu geneigt ist, den sogenannten Kollegen in dem Fall zu kritisieren. Und das ist eben ein Versuch von Beile und Kameramann, entsprechend Videos umzusetzen, um mal so ein bisschen auch sich an die eigene Nase zu fassen, zu gucken, okay, was läuft eigentlich bei uns schief? Und das ist eigentlich ein sehr gutes Konzept, was ich nur befürworten kann. Deswegen auf jeden Fall ganz, ganz, ganz dicke Empfehlung von mir. Geht auf Beiles Kanal, verlinkt auch unten in der Videobeschreibung. Schaut euch die Videos an, gebt Likes, schreibt Kommentare, gebt Feedback und so weiter und so fort. Auf jeden Fall vorbeischauen. Kann ich nur uneingeschränkt empfehlen. So, letzter Hinweis Hinweis, bevor es weitergeht. Und zwar, ich habe vor einiger Zeit schon mal auf meine T-Shirts hingewiesen, die ich verkaufe. Und die sind immer noch verfügbar. Ich habe das nicht so oft erwähnt, weil ich es persönlich auch nur als so ein Gimmick für sehr, sehr, sehr große Fans, sage ich mal, von meinem Kanal mal eingeführt habe, weil es Leute gab, die gerne Shirts haben wollten. Und das gibt es immer noch, kann man immer noch bestellen. Die Einnahmen werden immer noch zu 100% gespendet, und zwar an die Creative Commons Foundation. Wenn ihr das gerne möchtet, Link ist auch in der Videobeschreibung, geht vorbei, bestellt ihr euch. Wenn ihr dann noch Ideen für Designs habt oder sonstige Vorschläge, wie man sowas umsetzen kann, dann könnt ihr mir das gerne auch per E-Mail schreiben oder in die Kommentare schreiben. Das habe ich hier schon ewig viel gequatscht, ohne überhaupt irgendwas zu sagen. Ich glaube, das wird nicht so wirklich funktionieren mit meiner Idee, dass ich hier kurz und knapp bleibe, weil es sind sehr viele Sachen natürlich liegen geblieben oder ungeklärt, und wo ich auch nochmal ein paar Sachen drüber sagen möchte, die sich vor allem in den letzten Wochen ergeben haben, mir zu bewogen haben, jetzt nochmal zu sagen, okay, erstmal, ich muss wieder loslegen mit meinem Content, und ich muss meinen Content auch ein bisschen anders ausrichten. Und zwar einmal noch ein ganz allgemeines Thema, was gerade wieder sehr thematisiert wird, ist das sogenannte NetzDG, also das Netzwerkdurchsetzungsgesetz, wenn ich nicht komplett falsch liege. Und das ist ja jetzt seit 2018 in Kraft, und ganz Social Media, was ich mitbekomme, ist im Aufruhr deswegen, weil vorne und hinten überall Kommentare und Tweets und Videos vom Netz genommen werden, denn die Betreiber, und so wie es auch vorher prophezeit wurde, sind einfach absolut übervorsichtig geworden dahingehend. Denn wenn nicht innerhalb von 48 Stunden ein vermeintlich als solch erkennbarer, strafbarer Inhalt runtergenommen wird, dann drohen extreme Bußgelder. Und die Umsetzung ist wohl bisher noch relativ halbherzig. Die Kontrolle von den gemeldeten Tweets oder Kommentaren ist wohl sehr, sehr, sehr schwach. Also es wird einfach in kürzester Zeit wahrscheinlich von einem viel zu kleinen Team an Leuten, die das analysieren müssen, drüber geschaut, und die müssen dann von Sekunden wahrscheinlich entscheiden, ob das jetzt wirklich rausgenommen werden muss oder nicht. Und manchmal klappt das, manchmal nicht. Zum Beispiel hier ein Screenshot von einem Tweet, den iBlali vor kurzem hochgeladen hat. Und da auch nochmal vielen Dank an iBlali für den Shoutout, den er mir gemacht hat für mich. Sehr korrektes Video, kann ich nur empfehlen, verlinke ich auch nochmal unten in der Videobeschreibung. Und dieser Tweet wurde zum Beispiel auch gemeldet. Zum Glück wurde er dann nicht runtergenommen, denn Twitter hat ja keinen Verstoß erkannt, aber man sieht auch schon, das wird hier entsprechend missbraucht von Leuten, die einfach der Meinung sind, okay, hier sind Kommentare oder Inhalte von Leuten, die passen mir einfach nicht. Das heißt, ich melde das einfach mal, als ob das unter das NetzDG fallen würde, und mal gucken, ob es runtergenommen wird. Und momentan sind die Chancen relativ gut, weil, wie gesagt, die Kapazitäten bei den Betreibern sind relativ gering, und die Chance, dass jemand einfach aus Übervorsicht dort sagt, hey, das müssen wir runternehmen, wir wissen es nicht genau, wir können es nicht prüfen, aber erstmal runternehmen, ist die Chance relativ hoch, dass es passiert. Weil wir kennen alle die Kurzlebigkeit von Kommentaren und Videos im Internet. Wenn sowas für nur ein oder zwei Tage nicht aufrufbar ist, ist die ganze Aufmerksamkeit, die man bekommen könnte, futsch. Und das kann bestimmte Leute sich darauf verlassen, dass sie diese Aufmerksamkeit bekommen, die Klicks bekommen, darüber Geld verdienen, kann das einfach auch ein extremer wirtschaftlicher Nachteil sein und dazu führen, dass man seine eigenen Inhalte zum Beispiel anpasst, um sowas aus dem Weg zu gehen. Und da verketten sich ziemlich, ziemlich viele gefährliche Prozesse, die an einen gewissen Punkt führen, den ich überhaupt nicht unterstützen kann. Und zum Glück, so wie es momentan aussieht, sind auch die meisten Leute, von denen ich es mitbekomme, und die meisten Kommentatoren im Netz, ob es auch aus professionellen Seiten ist, wie auch Spiegel Online, Sascha Lobo zum Beispiel, hat eine sehr schöne Kolumne drüber geschrieben, die einfach alle sagen, okay, Leute, dieses NetzDG ist kompletter Blödsinn. Weil es schadet nur Leuten, die Leute, die wirklich Inhalte raushauen wollen, die einfach unter dieses strafbare Inhalte fallen, werden es trotzdem machen. Und wer es unbedingt sehen möchte, kann einen VPN benutzen, weil außerhalb von Deutschland sind die Sachen immer noch sichtbar. Also im Endeffekt wird niemandem geholfen. Es wird einfach nur Augenwischerei betrieben. Das heißt, es wird offensichtlich gezeigt, hey, wir machen was. Aber der Kern der Sache bleibt unangetastet. Die Leute werden weiterhin solche Kommentare raushauen. Sie werden einfach nur noch kreativer werden, in einer Art und Weise, wie sie sowas verstecken können. Damit erreichen wir absolut gar nichts. Und dann zu sagen, okay, aber immerhin wird was getan, sorry, das ist aber kein Argument für irgendwas, nur um jetzt hier irgendwas zu verdecken, irgendwie einen, keine Ahnung, ein schönes Bild davor zu stellen vor dem grausamen Mord, der vielleicht irgendwo in der Ecke passiert ist, deswegen wird das Problem an der Wurzel nicht verändert. So. Und das Problem liegt vielmehr in der Art und Weise, wie man sich online verhält, wie die zwischenmenschliche Interaktion ist, wie Menschen glauben, dass sie sich komplett unsozial verhalten können und auch beleidigen können ohne Ende und einfach kein Interesse daran haben, darüber nachzudenken, dass am anderen Ende eines Computers eben auch ein Mensch sitzt, der entsprechend davon betroffen sein kann. Was wiederum nicht heißen soll, dass es nicht okay ist, Kritik zu äußern oder zu kritisieren. Das sind auch wieder zwei Themen, die oft vermischt werden, was ich auch immer wieder als großes Problem sehe, gerade in der ganzen Diskussion um Meinungsfreiheit. Etwas zu sagen und auszusprechen, auch wenn es kritisch ist, muss geschützt werden. Auch unangenehme Sachen müssen ausgesprochen werden können. Das heißt aber nicht, dass es vollkommen ohne Konsequenzen bleiben sollte, wenn jemand der Meinung ist, er muss einfach nur ein Vollidiot sein und Leute beleidigen oder Leute doxen oder sonstige, die diffamierende Sachen, sag ich mal, umsetzen über Kommentare oder Online-Funktionen. Das ist auch ein Punkt, glaube ich, den man nochmal in einem Video erläutern sollte. Ich glaube, das mache ich auch nochmal in diesem Jahr, dass ich einfach mal mich mit dem Thema auseinandersetze. Weil das ist generell ein großes Problem, was immer wieder auftritt, dass diese ganzen Thematiken so extrem undifferenziert betrachtet werden. Was nicht heißen soll, dass ich derjenige bin, der das immer perfekt differenziert betrachten kann, aber es fällt so häufig auf, mir zumindest, in vielen Diskussionen online, dass Leute dieses Alles-oder-Nichts-Denken haben. Und das ist bei Meinungsfreiheit genau das Gleiche. Entweder ich darf absolut alles sagen und es gibt nichts, was du dagegen sagen kannst, oder wir müssen alles rausblockieren und rauszensieren, was uns irgendwie irgendwen in irgendeiner Weise triggern oder einfach nerven könnte. Und ich verstehe nicht, warum man da nicht einfach einen pragmatisch umsetzbaren und vor allem begründbaren Ansatz wählt, wo man sagt, okay, es gibt einfach gewisse Grenzen, die wir gemeinsam festlegen. Und daran kann man sich auch, glaube ich, gut drauf verständigen. Und alles andere sollte völliges Fair Game sein, wenn wir sagen, okay, das ist vielleicht unangenehm, das ist ein Thema, sollte man vielleicht mit einer gewissen Vorsicht reden. Das ist ja auch okay, das zu erwähnen. Aber wenn es jemand nicht machen möchte, ist auch egal. Nur es ist nicht so, dass es verboten sein sollte, darüber zu sprechen oder dass wir das sofort zensieren sollten oder können sollten. Und ich denke, das wäre doch mal ein wichtiges Videothema, was ich nochmal angehen werde entsprechend. Ja. Jetzt DG, wie gesagt, ich hoffe, dass sich da noch einiges tun wird, dass da Veränderungen gemacht werden, weil das, wenn das so weitergeht, das wird auf jeden Fall zu extremer Kritik führen und ab einem gewissen Punkt muss irgendwas passieren, weil aktuell ist niemand damit zufrieden. Und das ist auf jeden Fall ein gutes Beispiel dafür, wie solche politischen Schnellschüsse gerade in der Online-Welt einfach zu einem absoluten Desaster führen können. So, okay, ich habe ja schon ein paar Sachen vorhin angedeutet, was so die Ausrichtung, die Neuausrichtung meines Contents anbelangt. Und deswegen möchte ich auch nochmal kurz ein Wort drüber verlieren. Wie gesagt, meine bisherigen Videos hatten oft eben als Hauptthema, dass ich mir einen Artikel genommen habe oder ein anderes Video auf YouTube genommen habe, habe das entsprechend auseinandergenommen, argumentativ, habe mir angeschaut, was sind die Behauptungen, die hier entsprechend vorgebracht werden, worum geht es hier eigentlich, was soll gesagt werden und mit welchen Methoden wird hier vorgegangen. Und habe dann entsprechend mir die Sachen rausgesucht, wo eindeutig aus meiner Sicht kritikwürdige Dinge waren, die ich entsprechend ausformulieren musste. Habe das umgesetzt und habe dann, während ich diese Kritik geäußert habe, dann immer versucht zu erklären, warum. Ich habe Konzepte erklärt, ich habe erklärt, wieso bestimmte Argumente vielleicht nicht funktionieren, wie die Quellen, die man dafür verwenden sollte, vielleicht einfach andere Sachen sagen, als in dem Video zum Beispiel erwähnt wurde. Oder habe einfach Gegenargumente formuliert und sagen, hey, das ist einfach nicht die einzige Wahrheit dahingehend. Es gibt einfach noch genügend andere Punkte, die man bedenken muss. Andere Argumente, die man bedenken muss. Und andere Sichtweisen vor allem, die man auch bedenken muss. Und das wird auch weiterhin so sein, dass diese Kritik vorherrschen wird, weil ich finde es sehr wichtig, solche Konzepte und Ideen an konkreten Beispielen zu erklären. Auf der abstrakten Ebene kann man das machen, das habe ich auch teilweise versucht, zum Beispiel in meinen Dr. Rand erklärt Videos, aber auch da habe ich an den Zugriffszahlen schon gesehen, dass das kommt bei euch, also den Zuschauern, in einer wenigeren breiten Akzeptanz an, was ich auch verstehen kann, weil es einfach trockener ist und entsprechend mehr so als eine Informationsquelle genommen wird, aber nicht so wirklich als Entertainment. Und das ist, darf man nicht vernachlässigen. Unterhaltung ist wichtig dabei. Man muss Spaß haben, Videos zu gucken. Und ich versuche es ja auch mit einzubringen. Ich versuche, diese kleinen Meme-Clips einzubringen, meine Videos auch so ein bisschen humoristisch auf meine eigene Art und Weise umzusetzen. Ich weiß, dass mein Humor manchmal ziemlich wahrscheinlich strange ist. Aber es gibt offenbar einige, die das auch gut finden. Und ich bleibe auch dabei. Also ich werde das auch weiterhin so gestalten, weil es mir selber viel Spaß macht und ich das Gefühl habe, einfach nur ein trockener Wissenskanal zu sein, kann man machen, aber man muss so schon so ein gewisses Konzept haben, was einfach dann, ja, was so ein bisschen Unterhaltungswert mitliefert. Und das werde ich eben weiterhin so machen. Das heißt, das wird sich überhaupt nicht verändern, aber ich werde so ein bisschen den Anteil verändern, und zwar die Kritik und vielleicht auch die Themenwahl so ein bisschen, also erstmal die Kritik ein bisschen mehr auf dem Nebenaspekt lassen, also auch noch weiter ein Beispiel zu nehmen, aber mehr Fokus auf das Erklären von Konzepten zu legen, also aus der Wissenschaft, vor allem psychologische Konzepte, so was sind Wahrnehmungsverzerrungen, warum denken wir, wie wir denken, warum kommt es überhaupt dazu, dass Leute solche Fehlinformationen als korrekt annehmen, nehmen wir nur Verschwörungstheoretiker, die glauben, dass die Erde flach ist oder dass der Mond nicht existiert oder dass Flugzeuge zum Geoengineering benutzt werden. Das heißt, also nicht im Sinne von spezifisch, um vielleicht irgendwo über einem Farmland das Wetter zu beeinflussen, was durchaus existiert. Das ist keine Lüge dahingehend. Es gibt auf jeden Fall einen wahren Kern. Sorry für den kurzen Abseits-Rant jetzt, aber es gibt auf jeden Fall Flugzeuge und auch diese Kondensstreifen oder die halt bestimmte Stoffe beinhalten, um Wetter zu beeinflussen. Zum Beispiel, um Regen zu verhindern oder zu erzeugen. Das wird schon seit dem Zweiten Weltkrieg gemacht, soweit ich das weiß. Und das ist auch überhaupt gar nicht falsch. Aber der Punkt, dass was angenommen wird, ist, dass aber die Regierung oder die USA oder die New World Order oder wer auch immer, die Illuminaten, alle Flugzeuge weltweit damit bestücken, um irgendwie die Erde zu verändern. irgendwie oder um Menschen zu beeinflussen, so gedankenkontrollenmäßig. Ich weiß ehrlich gesagt auch nicht so ganz genau, was so das Ziel sein soll und warum man das glaubt, aber so fangen eben oft diese Verschwörungstheorien an. Und bestimmte Konzepte, die ich auch schon kritisiert habe, haben den Charakter davon, dass sie in die Richtung Verschwörungstheorie gehen. Nur um mal sowas wie den Gender Pay Gap zu nehmen. Der Gender Pay Gap ist existent. Wenn wir die Zahlen so nehmen, wie wir sie haben, dann bekommen statistisch gesehen Frauen 21% weniger Geld als Männer. Warum das so ist, wird aber nie behandelt. Und es gibt sehr, sehr, sehr viele Gründe, warum das so ist und warum diese Zahl irreführend ist. Und man kann sich natürlich als Vertreter oder Befürworter von dieser Idee des Gender Pay Gaps immer darauf berufen und sagen, ja, aber es ist doch korrekt, wenn wir das so ausrechnen, und das ist richtig. Ja, natürlich ist das richtig, aber darum geht es doch überhaupt gar nicht. Diese Information hilft uns einfach nicht. Es ist eine deskriptive Beschreibung davon, wie gerade unsere Gesellschaft organisiert ist und wie die Verteilung ist zwischen den Geschlechtern. Die Frage, warum das so ist, hat ganz andere Gründe. Und wenn wir die Berechnung anders vornehmen, bekommen wir auch ganz andere Zahlen. Und dass es überhaupt nicht thematisiert wird, dass es einfach unkritisch hingestellt wird, als ob das ein Fakt wäre, dass das so ist, dass wenn ein Mann und eine Frau denselben Job machen, mit derselben Ausbildung, derselben Berufserfahrung und so weiter und so fort, dass die Frau für den gleichen Job einfach das 20% weniger Geld bekommt, ist einfach blödsinnig. Aber das ist genau, was bei den Leuten dann ankommt, die sowas hören. Die glauben dann genau, dass dieser Bezug besteht zwischen, okay, statistisch gibt es diesen Unterschied, deswegen bekommt meine Kollegin ein Fünftel weniger Geld als ich für den gleichen Job. Und es ist einfach nicht der Fall. Es ist faktisch nicht der Fall. Dafür gibt es auch keine Nachweise. Es ist verboten. Es darf nicht gemacht werden. Und wenn es passiert, dann gibt es dafür Möglichkeiten, um entsprechend den Arbeitgeber dafür zu verklagen. Und die Diskussionen werden immer und immer und immer wieder geführt. Und ich habe auch das Gefühl, inzwischen schon alles gesagt zu haben dazu. Ich habe alle Argumente, die ich dafür habe oder dagegen habe, schon ausgebreitet. Und ich kann auch nicht zum dritten Mal jetzt ein Video zum Beispiel über ein Gender Pay Gap machen, weil ich kann nicht mehr dazu sagen. Die Idee ist einfach aus meiner Sicht schon komplett diskreditiert. Und es zu wiederholen, macht das nicht besser. Wenn jemand das gerne sehen möchte, was die Argumente dagegen sind, kann er gerne meine Videos anschauen. Aber deswegen macht es für mich keinen Sinn noch mehr, diese Schiene des Feminismus zum Beispiel noch weiter zu behandeln. Die wichtigen Themen aus meiner Sicht habe ich schon besprochen und werde ich auch dementsprechend wahrscheinlich nie nochmal angehen. Deswegen gibt es auch diesen neuen Fokus auf andere Themen, die vielleicht ein bisschen breiter sind. Ich habe noch mehrere Sachen, die ich eh schon geplant hatte. Veganismus zum Beispiel, Vegetarismus, solche Sachen. Generell mehr philosophische Themen oder auch eben psychologische Konzepte, wie gesagt, viel mehr auf die Wahrnehmungsverzerrung und so weiter eingehen. Denn das ist auch noch ein wichtiger Punkt. Was mir immer wieder auffällt, ist, dass gerade in dieser Online-Sphäre, die sich ja selber als sehr aufgeklärt und red-pilled betrachtet, muss man sozusagen, die glauben, sie haben so die Welt verstanden, dass es oftmals an der Selbstreflexion fehlt. Und zwar darüber nachzudenken, was man denn eigentlich erreichen möchte mit dem, was man tut und ob das, was man anwendet, um das Ziel zu erreichen, wirklich so korrekt ist. Und das ist für viele offenbar gar kein Punkt, an dem sie überhaupt mal kurz innehalten und darüber nachdenken. Denn viele von diesen, ich nenne es mal Aktivisten im Netz, ich meine, viele Leute bewegen sich in dieser Sphäre, wo man über Politik, Feminismus, soziale Kritik und so weiter darüber die Sachen redet, ist es eine Form von Online-Aktivismus, ob man das will oder nicht. Und Diskussionen sind wichtig. Aber diese kulturellen Bewegungen, wie zuerst SJW-Kultur, die hochgekommen ist in den, ja, seit 2012 wahrscheinlich so bis 2015, wo die so ein bisschen ihre Hochzeit hatte. Und die Gegenbewegung jetzt eben Anti-SJWs, die Kritik dagegen, zu denen ich ja auch aufgezählt werde. Diese neue Form von Aktivismus, die da entstanden ist als Gegenbewegung, macht inzwischen die gleichen Fehler, wie die, die sie vorher kritisiert haben. Also jetzt ist es so, dass eben sehr viele Leute dann einen Umschwenk hatten von diesen sehr, sehr, sehr, sehr links geprägten, ja, vorherrschenden Meinung auf die, ja, entsprechend sehr rechts geprägte Meinung. Ne? Ich erwähne mal nur die Alt-Right, so als ganz allgemeine Idee, die identitäre Bewegung zum Beispiel. Also so viele Ideen, die im Konzept der Flüchtlingskrise hochgekommen sind und Einwanderungsproblematik und was daraus da wiederum entsteht, sind viele, viele andere Themen, die genauso mit so einer undifferenziert behandelt werden, wie das jetzt bei den SJWs passiert ist, die über Feminismus so undifferenziert gesprochen haben. Und das nicht auffällt, dass man jetzt die gleichen Fehler macht, dass genauso dieses Soldaten-Mindset verfällt und nicht versucht, die Wahrheit wirklich einigermaßen unbeeinflusst zu finden. Und natürlich auch andere Punkte, wo man sagt, okay, man hat diese Frontenbildung sehr extrem und teilweise auch die Zerfleischung so ein bisschen, so dieser Kannibalismus in den Gruppierungen selbst, sieht man auf beiden Seiten, also sowohl bei den SJWs als auch bei den Anti-SJWs, dass man sagt, okay, jemand, der nicht auf Parteilinie ist sozusagen, der wird entsprechend rausgeworfen. Und das sieht man jetzt genauso auf den Seiten der Alt-Right, auf den Seiten der sogenannten Skeptiker, dass Leute einfach versuchen, ihren eigenen Hintern zu retten und Leute, die irgendwie mal sich einen Filter erlauben, sofort komplett rausgeworfen werden oder eben ins Exil geschickt werden. Und da sind dann ganz andere Probleme, die vorkommen, dass man hier versucht, seine eigene Gruppe eben zu bevorzugen, dass man einen Tunnelblick hat und nicht so wirklich darauf achtet, sind die Sachen, Sachen, über die wir hier reden, wirklich so objektiv, wie wir glauben? Oder haben wir hier eine ganz klare Wahrnehmungsverzerrung und sehen nur, was wir sehen wollen, haben den Bestätigungsfehler und so weiter und so fort? Und um das zu umgehen, muss man viel früher anfangen. Ich persönlich kann nicht nur Kritik üben. Ich kann mich nicht nur hinstellen und sagen, hey, hier ist ein neues Video von irgendeinem Kanal, der bei Funk ist, und guck mal, wie doof die sind. Die haben das und das falsch gemacht. Weil das ist natürlich wichtig. Die Kritik ist wichtig, zu sagen, das ist nicht in Ordnung, darauf hinweisen ist wichtig. Aber es muss auch einen Schritt früher anfangen. Man muss so ein bisschen diese, ich nenne es jetzt mal ganz prätentiös, die Hilfe zur Selbsthilfe so ein bisschen umsetzen. Und zwar heißt das, man muss auch als Laie, als Otto-Normalbürger, als jemand, der sich nicht aktiv mit zum Beispiel Neurowissenschaften befasst, muss man grob verstehen, wie unser eigenes Gehirn funktioniert. Und das ist wirklich extrem kritisch, weil man denkt von sich selbst die ganze Zeit, hey, ich bin ja der Akteur in meinem Leben, ich nehme Dinge wahr, also müssen Dinge so sein, wie sie sind. Und das ist die Fähigkeit, die unser Gehirn am allerbesten beherrscht. Uns zu suggerieren, dass wir erstens immer in Kontrolle sind von dem, was wir tun, dass wir immer alles verstehen, was wir sehen und was wir wahrnehmen, dass wir auch immer alles in Zusammenhänge setzen können und dass es für uns schlüssig machen kann, dass es für uns plausibel erscheint, was wir sehen und was wir hören und was wir denken und zu welchen Entschlüssen wir kommen. Und das ist extrem gefährlich. Das ist extrem gefährlich, weil das nämlich nicht korrekt ist. In den meisten Fällen ist es nicht korrekt. Viele Dinge passieren absolut unbewusst. Wir wissen nicht genau, welche Informationen jetzt gerade uns zu bestimmten Entschlüssen geführt haben, weil wir uns das gerne so zurechtlegen, dass es für uns passt. Aber es muss nicht der Wahrheit entsprechen. Das heißt, es ist wichtig für jeden zu verstehen, wie sein Gehirn funktioniert, warum er so handelt, wie er handelt, und zu verstehen, was von dem, was ich tue, ist eigentlich wirklich bewusst, was ist unbewusst und was kann ich tun, um festzustellen, okay, jetzt habe ich einen Entschluss gefasst, der basiert aber auf so vielen unbewussten Prozessen, da muss ich einen Schritt zurücktreten und innehalten, bevor ich zum Beispiel diesen Kommentar abschicke, sondern erstmal nachdenken, okay, ist das wirklich das, warum ich das denke? Und es bringt zum Beispiel nichts, eine gute Argumentationsstrategie zu haben. Ich habe das ja auch schon in Videos gemacht. Ich habe gezeigt, okay, was sind Fehlschlüsse, was sind gute Argumente, schlechte Argumente. Das kann man alles auswendig lernen. Man kann sich draufbringen, was ein Ad hominem ist. Man kann sich draufbringen, was ein Strohmann-Argument ist. Man kann das auch immer wieder dann raushauen, wenn jemand mit einem diskutiert und sagt, okay, oh, das ist ein Strohmann, das ist ein Strohmann. Das auch viele machen. Dass einfach diese Worte auswendig gelernt werden und diese Konzepte, und dann einfach werden die dann in den richtigen Momenten rausgeschossen, so als Angriff, um jemanden zu besiegen in der Diskussion. Das ist auch nur ein Teil dieses Verständnis ist dahinter, weil es geht ja auch darum zu verstehen, warum will ich für irgendwas argumentieren. Und es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder ich will argumentieren, um die Wahrheit zu finden, um besser zu verstehen, wie die Welt funktioniert und jemanden vielleicht auch korrigieren dahingehend, dass er die Welt falsch versteht. Oder ich möchte einfach ein bestimmtes Ziel vorantreiben, was mir persönlich vielleicht besser gefällt oder mehr bringt. Und das ist halt oft was Politisches. Und das wird dann entsprechend mehr dazu eingesetzt, um zu manipulieren. Und diesen Unterschied zu verstehen, ist, glaube ich, nicht so offensichtlich, weil es sehr, sehr schnell verschwimmt. Und man sich selber schnell vorgaukelt, dass man ja eigentlich nur für das Beste argumentiert, nur um anderen zu zeigen, wie die Welt richtig funktioniert. Das kann aber oftmals einfach nur ein vorgeschobener Grund sein, denn eigentlich geht es mir darum zu sagen, hey, meine Gruppe, das, was ich denke, was richtig ist für die Welt, für die Politik, das ist das, was auch der Standard ist und korrekt ist. Und deswegen muss das richtig sein und deswegen argumentiere ich so. Und ich habe nicht wirklich angefangen, Pro und Contra zu schauen, okay, ist das, was ich eigentlich denke, wirklich korrekt? Sondern ich bin davon überzeugt und deswegen übertrage ich das auf meine ganze Art und Weise, wie ich mich in Diskussionen verhalte, wie ich argumentiere, wie ich jemanden überzeugen möchte. Und da spielt eben oft diese emotionale Motivation rein. So, dass ich denke, okay, ich habe das innere Gefühl, dass etwas richtig ist, dass es gut ist, dass es ehrenhaft ist, vielleicht sogar für manche Leute, dass es irgendwie wichtig ist, dass es irgendwie anerkannt wird als allgemeine Wahrheit. Und deswegen muss ich jetzt so und so argumentieren, muss die und die Studien raussuchen, muss die und die Punkte einfach anbringen und alles andere diskreditieren. Und es ist wichtig, dass man diese emotionale Motivation nicht verliert. Man kann nicht nur absolut rational vorgehen, dann hat man kein Interesse daran, wahrscheinlich überhaupt irgendwas zu verteidigen oder auch hochzuhalten als was Wichtiges. Aber diese emotionale Motivation darf nicht das Steuer übernehmen. Sie darf nicht dafür sorgen, dass alles, was ich sage, nur davon abhängt, wie ich mich dabei fühle. Und nur wenn ich mich gut fühle, weil ich jemanden besiegt habe oder weil ich der Meinung bin, ich habe richtig gelegen, deswegen habe ich mich gut verhalten. Das ist halt ein Problem, was, glaube ich, schnell auftritt bei einigen Leuten, dass diese Unterscheidung nicht wirklich da ist. Weil ich kann eine Argumentation gewinnen, ich kann eine Argumentation auch manipulativ gewinnen und mich dabei gut fühlen, weil ich das Gefühl habe, ich habe hier was erreicht, ich habe gerade jemanden besiegt argumentativ oder in der Diskussion, aber deswegen habe ich nicht wirklich der Wahrheitsfindung irgendwas Gutes getan, sondern ich habe einfach nur dazu geführt, dass ich mich selbst beweihräuchert habe dadurch und mir selbst ein gutes Gefühl verschafft habe. Und das erfordert eben auch wirklich viel Nachdenken darüber, warum ich selbst und warum unser Gehirn so funktioniert, wie es funktioniert und warum bestimmte Dinge so gemacht werden und umgesetzt werden von Leuten, obwohl es von außen vielleicht komplett eindeutig erscheint. Weil diese Fehler, diese kognitiven Fehler und Fehltritte und Stolperfallen kann ich bei anderen immer sehr schnell erkennen, aber bei mir selbst nicht wirklich. Und es bringt auch nichts, unbedingt jemand anderen darauf hinzuweisen, dass er gerade eine kognitive Fehlwahrnehmung hat. Das führt dazu, dass er sich eher nur verteidigen möchte und sagt, nee, bei mir ist das nicht so. Deswegen ist es wichtig, dass jeder für sich selbst bei sich selbst guckt, dass er Selbsterkenntnis hat, Selbstreflexion betreibt, dass er selber darüber nachdenkt, warum er so handelt, wie er handelt, warum er die Welt sieht, wie er sie sieht. Und wenn das jeder machen würde, dann würden wir vorankommen. Weil dann kann jeder mit sich selbst ausmachen, warum jetzt vielleicht bestimmte Handlungsweisen und Ideen nicht so korrekt sind. Und das bei anderen zu machen, ist eben meistens nicht sehr effektiv. In dem Zusammenhang muss ich auch ganz kurz über das sogenannte Crowdgate reden. Denn ich denke, es wird viele Leute interessieren, weil es gerade sehr aktuell war in dieser, erneut das schlimme Wort, Skeptiker-Szene. Denn ich werde es nicht nochmal ganz rekapitulieren. Es gibt sehr viele Videos über das ganze Thema. Ich habe auch schon auf Twitter dazu geschrieben, dass ich damit absolut überrascht wurde, weil ich damit überhaupt nichts zu tun hatte, ehrlich gesagt. Vielleicht nur ganz kurz aus meiner Sicht. Für mich war das so, ich wurde vor mehreren Monaten, weiß nicht, im August, September, bin mir nicht ganz sicher, habe ich von CrowdMT, ein anderer YouTuber, der vor allem in der englischen Szene unterwegs ist, eine Nachricht auf Discord bekommen und wollte mit mir gerne mit Videos zusammenarbeiten, wo es um das Debunking oder das Kritisieren von Argumenten der Alt-Right und der sogenannten Race Realists ging. Ich habe mich da entsprechend mit involviert, weil ich dachte, okay, da wird auch, wie ich eben schon gesagt habe, wird da viel durcheinander geworfen, viel pauschalisiert, viel sehr einfach gedacht und man sollte da entsprechend auch erwarten können, dass hier eine Selbstreflexion stattfindet von Leuten, die sagen, okay, wir glauben, dass wir richtig liegen und deswegen sollte man da auch wirklich genauer drauf schauen. Das heißt, wir haben zusammen an diesen Videos gearbeitet, ich habe halt meine Parts fertig gemacht und weiterhin ging die Zusammenarbeit auch nicht. Also ich habe die Sachen dann geschickt, Crowd hat seine Videos gemacht, hat entsprechend dann auf seinem Kanal hochgeladen und in diesem Zusammenhang habe ich auch irgendwann eine Einladung von ihm bekommen auf seinen persönlichen Server, der, wie hieß er? Ich weiß es gar nicht mehr. Jedenfalls war es sein persönlicher oder einer seiner persönlichen Discord-Server. Hab die Einladung angenommen, weil ich dachte, okay, mit Crowd zusammengearbeitet, warum nicht? Und habe aber mich auf diesem Kanal nie in irgendeiner Weise an irgendwas beteiligt. Einfach aus Zeitgründen. Und vor allem, weil zum Zeitpunkt es eh für mich so war, dass ich wenig Zeit hatte, überhaupt Videos zu machen. Deswegen ich auch selbst in den sozialen Interaktionen online einfach komplett raus war. Ich habe auch auf meinem eigenen Discord-Server zum Beispiel kaum noch Kontakt mit irgendwem gehabt, einfach weil mir die Zeit dafür fehlte. Und dann noch einen weiteren Server zu haben, wo ich noch mehr Zeit investieren müsste, um mit Leuten zu reden, schöne Themen, das war für mich einfach nicht möglich. So, das heißt, ich war auf diesem Server entsprechend dann eingeladen, habe da nie weiter drauf geschaut. Und jetzt vor wenigen Wochen gab es wohl dann da einen Leak und dort wurden dann bestimmte Informationen veröffentlicht von den Dingen, die auf dem Server gesagt wurden. Und mich hat es, wie gesagt, selbst überrascht und ich war auch sehr schockiert, ehrlich gesagt, von den Dingen, die dort gemacht wurden, die da umgesetzt wurden. Da ging es darum, auch Informationen zu sammeln von irgendwelchen anderen YouTubern, um hier irgendwie dann zu doxen. Und wie gesagt, die Informationen, wenn ihr es konkret wissen wollt, schaut euch mal um. Zum Thema Crowdgate gibt es ewig viele Videos. Ich habe es auf Twitter schon gesagt, ich verurteile das absolut, diese unredlichen Methoden anzuwenden, egal von wem es kommt. Das ist mir vollkommen egal, ob das von CrowdMT, ob das von Sally kommen würde, ob das von Blilo kommen würde, ob das von irgendeinem großen Kanal kommen würde, der mir zum Beispiel viel bedeutet oder so. Das ist unter keinen Umständen akzeptabel. Und sowas würde ich mich auch niemals beteiligen, habe ich auch nicht gemacht. Das Problem ist natürlich jetzt, dass mir das auch vorgeworfen wird, weil ich auf diesem Server war. Ich meine, ich habe mit Leuten schon darüber diskutiert. Die Leute, die jetzt glauben wollen, dass ich daran beteiligt war, werden es auch weiterhin tun. Mehr als zu sagen, dass ich da absolut nichts mit zu tun hatte und dass es auch keine weiteren Infos oder Nachweise dafür gibt, dass ich irgendwas da gemacht habe. Wenn man sich den Leak anguckt, sollte eigentlich dafür sprechen. Aber naja, wie gesagt, es ist auch nur so ein Punkt, über den ihr euch selbst eine Meinung bilden solltet, wenn ihr Interesse daran habt. Das ist auch nicht das Thema, worauf ich jetzt eigentlich genau eingehen wollte. Ich wollte echt darüber sprechen, warum sowas überhaupt passieren kann. Denn das ist halt das Ding, was mich so schockiert hat, war, dass es Leute waren, mit denen ich eigentlich, von denen ich geglaubt habe, dass sie das besser machen können. Die verstehen, dass diese Form von der Idealisierung der eigenen Meinung und der eigenen Überzeugung, dass das zu solchen Problemen führt. Die eigene Wahrnehmungsverzerrung dahingehend, dass man glaubt, okay, das, was die andere Gruppe sagt, ist auf jeden Fall absolut böse und falsch. Und deswegen ist es ab einem gewissen Punkt auch richtig, dass wir uns so verhalten, dass wir selbst unredliche Methoden anwenden, um jemanden eins auszuwischen, nur um zu gewinnen. Dass man dieses Soldaten-Mindset reinrutscht, dass man einfach wirklich sich wie einen Frontsoldat in irgendeinem Krieg fühlt, den man online austragen muss und dass man sich dann einfach, als alle Mittel recht sind, nur um zu gewinnen. Und das ist nicht mehr darum geht, einfach nur einen Überblick zu behalten darüber, okay, was sind vielleicht die richtigen Informationen, wo kann man ansetzen, wo kann man sagen, okay, das ist korrekt, da stimmen wir zu, an dem Punkt müssen wir nochmal drüber reden, an dem Punkt ist es einfach absolut falsch, dann müssen wir einfach sagen, hey, das geht so nicht, so können wir darüber nicht sprechen. Das wäre eine viel, viel weniger aggressive und einfache Art und Weise, diese Diskussion zu führen. Aber stattdessen ist es so, dass auch selbst die Leute, die eigentlich davon davon überzeugt sind, selbst die besseren Argumente zu haben, auf der besseren Seite zu stehen, dass die sehr schnell darin verfallen können und sich genauso, ich sag mal, negativ verhalten, wie die Leute, die sie kritisieren. Und deswegen bin ich auch einfach sehr, sehr, sehr, sehr traurig darüber, dass das so stattgefunden hat. Ich hoffe, dass alle Beteiligten aus der Sache lernen werden und entsprechend auch vielleicht versuchen werden, zu reflektieren und zu gucken, okay, das war vielleicht nicht die optimale Vorgehensweise und für kommende Sachen, die passieren werden, sollte man vielleicht einfach da auch wieder einen Schritt zurückgehen, innehalten, drüber nachdenken. Ist das, was wir hier gerade machen, wirklich, wirklich noch in irgendeiner Weise vertretbar? Machen wir das nicht nur, um zu gewinnen, nur um unsere Meinung nach vorne zu bringen? Weil im Endeffekt, das Panel schlägt zurück bei solchen Dingen. Und man darf nicht darauf hoffen, dass man mit durchkommt. Und man muss einfach sowas vorzeitig erkennen. Und man muss vor allem auch innerhalb der eigenen sozialen Gruppe in der Lage sein, solche Sachen anzusprechen. Denn wenn man an den Punkt kommt, dass man sich nur noch auf eine Idee und eine Richtung versteift und alle Kritik auch innerhalb der eigenen Gruppe ablehnt und Leute entsprechend rauswirft, also ins Exil schickt oder einfach nur sagt, okay, du gehörst nicht mehr zu uns, weil du verhältst dich wie jemand von der anderen Seite, dann ist man sehr schnell auf diesem Abwärtsstrudel, der nicht mehr rauskommt. Und deswegen auch hier wieder Selbstreflexion. Ich kann es dir oft genug sagen, vielleicht wird es irgendwann zum Meme, mir egal. Versuch das. Es gibt mehrere Möglichkeiten, viele Möglichkeiten, das umzusetzen, sich bewusst zu machen, warum, wieso man so denkt, wie man denkt. Und wie schon gesagt, es wird auch ein großer Fokus werden in den nächsten Videos, die ich mache, um das zu vermitteln, damit solche Sachen euch nicht passieren. Dass ihr selbst in euren, sag ich mal, YouTube-Kommentar-Diskussionen, die ihr führt, dass sowas nicht passiert. Weil nur so kann man das Aggressionslevel senken, nur so kann man versuchen, so ein bisschen zivilere Debattenkultur zu erzeugen. Denn, ganz, sind wir mal ganz ehrlich, die sozialen Medien sind in vielen Ecken wirklich eine Jauchegrube. Also muss man ganz klar sagen, da wird nicht mal im Ansatz auf der Ebene diskutiert, wie man sich das erwünschen würde, wie man wirklich effektiv und produktiv vorankommt. Und ich sage auch nicht, dass es sein muss. Man kann gerne Teil von einem Sift-Twitter-Troll-Kollektiv sein und losgehen und Leute trollen. So, warum nicht? Wenn man daran Spaß hat, in Ordnung. Aber das vermischt sich immer und immer wieder, dass Leute einfach Diskussionen führen wollen und dann währenddessen nicht in der Lage sind, sich an irgendwelche grundlegenden Regeln zu halten, das einfach nur Zeitverschwendung ist. Wenn beide oder mehrere Teilnehmer dieser Diskussion einfach in der Lage wären, sich normal auszutauschen, wirklich sich an Regeln zu halten, wie man versucht, Argumente vorzubringen, Quellen anführt und einfach versucht, das von seiner persönlichen Ebene zu trennen. Es würde so viel, viel einfacher werden und würde so viel mehr vorankommen, weil die Möglichkeit, mit jedem sofort auf der Welt überall zu diskutieren und sich auszutauschen, ist so viel wert. Und was damit gemacht wird, ist leider in vielen Ecken extrem traurig. So, ich hoffe, dass es so ein bisschen rübergekommen ist, was mich zu den letzten Wochen und Monaten beschäftigt hat, warum ich jetzt gerne so ein bisschen den Fokus ändern möchte. Was passieren wird, ist, dass ich jetzt, sobald ich diese Aufnahme gemacht habe und dieses Video geschnitten habe und hochgeladen habe, werde ich anfangen, mit den nächsten Videos und Videoideen zu beginnen. Kann ich versprechen, dass es jetzt plötzlich jede Woche ein Video geben wird, das wird auf gar keinen Fall passieren. Also bin ich mir sehr sicher, denn wie gesagt, die Videos, die ich mache, brauchen meistens einfach ein bisschen Zeit, um mein eigener hoher Standard, bis ich was veröffentlichen möchte, ist immer noch da, der hat sich nicht verändert. Aber die Videofrequenz wird auf jeden Fall höher werden als im letzten halben Jahr. Und vielleicht werde ich auch ein paar neue Konzepte mir überlegen, die sich vielleicht in kürzeren Abständen produzieren lassen. Das weiß ich noch nicht so ganz genau. Mal schauen, ob mir da was einfällt. Auch da wieder, wenn ihr Feedback habt, Ideen habt, schreibt mir das gerne in die Kommentare, schickt mir E-Mails. Ich möchte auch gerne wieder neue Livestreams machen, Diskussionen führen. Da könnt ihr mir auch entsprechend schreiben. Wenn ihr vielleicht ein Thema habt, das euch am Herzen liegt, das irgendwie reinpasst, so Bereich Wissenschaft, Psychologie, gerne auch Politik, da muss man dann gucken, ob es ungefähr passt. Ich will nicht zum 10. Mal über den Gender Pay Gap reden, aber wenn ihr was habt, schreibt mir das gerne und wenn es für mich interessant ist oder auch irgendwie umsetzbar ist, dann schreibe ich euch natürlich gerne zurück. Und genau, ich hoffe, dass das nächste Video entsprechend dann nicht allzu lange auf sich warten lassen wird. Schaut doch mal bei Cosmic Cortex vorbei, da kommen auch neue Inhalte. Schaut bei Blylo vorbei, schaut auf meinen T-Shirt-Shop, wenn ihr gerne ein Shirt haben möchtet. Und dann hoffe ich auf ein sehr produktives, angenehmes, besseres Jahr 2018 als das vorherige Jahr. Wobei ich sagen muss, es ist schon sehr viel Gutes passiert, definitiv. Aber man kann ja immer noch nach vorne greifen und nach oben greifen und entsprechend nach vorne wollen. Und ich wünsche euch, wie gesagt, allen einen schönen Start in das neue Jahr. Bedanke mich vor allem für den Support von euch, für die Unterstützung, für die Kommentare, für das Feedback, für die Likes und für alle Sachen, die ihr macht. Das ist immer der Punkt, der mich trotz der Pause auch wieder motiviert hat zu sagen, hey, das muss ich weitermachen. Das ganze Projekt hier macht mir so sehr viel Spaß. Ich möchte Leuten was beibringen. Das ist auch immer noch ein sehr, sehr, sehr, sehr wichtiger Aspekt, warum ich diese Videos mache und möchte es gerne weiterführen. Und sobald ich irgendwie an den Punkt komme, das ist auch immer ganz wichtig, wenn ihr merkt, dass ich mich irgendwie so verhalte, dass es kritikwürdig ist, dann schreibt mir das bitte auch. Ich bin der Letzte, der sich gegen Kritik äußert und ich versuche auch immer darauf einzugehen, wenn ich sie als einigermaßen konstruktiv erkennen kann. Deswegen auch da keine Zurückhaltung, schreibt mir auf jeden Fall, wenn euch was auffällt. So, lange geredet, beende das jetzt hier und freue mich auf das nächste Video, freue mich auf euch und wünsche euch, wie gesagt, erstmal einen schönen restlichen Tag, Abend, wie auch immer. Und wir sehen uns dann beim nächsten Video. Bis zum nächsten Mal, euer Dr. Rant.